Umsonst gelebt, aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Umsonst gelebt. Das Zimmer hat nur spärliches Gerät, im Herde glimmert ein verkohltes Scheit. Gleichgültige Lippen murmeln ein Gebet, es stirbt ein Mann, vom Turme schlägt die Zeit. Er hat nicht Weib, nicht Kind, kein Schluchzen tönt. Er hat geschafft, gelitten und gestrebt. Für wen? Die Stunde löscht es aus. Er stöhnt. Ein Schatten weht. Umsonst. Umsonst gelebt. Ende von Umsonst gelebt. Aufgenommen von Sonja.